Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, meine Lieben, mit einem akustischen und einem optischen Scherz beginnen wir heute diese Sendung. Dem Thema angemessen, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio. Und jetzt bitte ich euch, euch zurückzulehnen, an die letzten Tage zu denken, die letzte Woche Revue passieren zu lassen. Das Thema der Sendung heißt nämlich Karnevalserlebnisse, Karnevalsgeschichten, Faschingserlebnisse, Fastnachtsgeschichten. Meine Frage an euch ist, was alles Verrücktes, Abgedrehtes, Schönes, Schräges, vielleicht auch weniger Schönes und auch Geiles habt ihr während der Karnevalszeit, während der Karnevalstage erlebt? Mich interessiert das brennend. Wenn ihr Lust habt, ruft an 0130 2911 0130 2911. Und als Erste begrüße ich heute Nacht die Heike, 27. Ja, hallo. Juhu. Heike, bevor ich jetzt mit dir anfange zu reden, muss ich diese Maske abnehmen. Das macht mich ganz kirre. Ja, glaube ich. Man kann nämlich nur durch diese Löcher da durchgucken. Jetzt zippe ich hier. Juhu, da bin ich. Steht ja auch nicht. Hallo. Sieht aber ganz gut aus. Ne? So, ja. Mal so für eine Minute. Und die Nase, wie findest du die? Ja, doch, die ist ganz putzig. Kann man akzeptieren. Aber da kann ich nicht lange durchsprechen, weil ich ja keine Luft kriege. Mhm. Wir fangen mal an. Karneval. Ja. Karneval und Heike. Was ist da abgegangen? Ja, Karneval habe ich eigentlich dieses Jahr das erste Mal wieder gefeiert. Ich bin also aus gesundheitlichen Gründen, darf ich keinen Alkohol mehr trinken. Ja. Und habe also Karneval mal live erlebt, sage ich mal auf Deutsch gesagt, ohne Alkohol. Und das gilt? Super. Was hast du gemacht? Ist genauso gut wie eben halt, als wenn ich mehr angetrunken hätte. Ja. Ich bin mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin, bin ich nach Düsseldorf. Ja. Ich feiere also seit, ja gut, ich habe die letzten 5 Jahre in Düsseldorf gefeiert. Da waren 2 Jahre jetzt dazwischen, wo ich nicht gefeiert habe. Kommst du aus dem Rheinland? Aus Essen. Aus Essen. Also dann ging es nach Düsseldorf? Dann ging es nach Düsseldorf, ja. Und muss sagen, ich habe also da auch einen Bekanntenkreis, den ich natürlich also nicht mehr so oft sehe, aber so an und ab mal. Ja. Jetzt haben wir uns 2 Jahre nicht gesehen. Ja, wieder in einer alten Kneipe angefangen. Und dann sind wir auch zum Möhneball an den Rheinterrassen. Es war super, Stimmung war super, war klasse. Also rumgezogen? Ja. Mit so einer Gruppe von Leuten? Ja. Haben die das akzeptiert, dass du keinen Alkohol getrunken hast? Ja, doch. Das war klar. Ja. Dann hast du immer Wasser, Saft, ja, überwiegend Cola. Gab es Leute, die dich irgendwie dumm angeguckt haben? Ja, hier, Mädchen, trink da mal einen Kölsch oder einen Alt mit oder so? Überhaupt nicht. Also normalerweise trinke ich immer Alt. Und bei uns in der Gruppe ist das so, also dass dann auch praktisch gesehen so ein Tablett dahingestellt wird bei uns auf dem Tisch. Ja. Und ja gut, der gute Kollege, der hat dann immer gerufen, hör mal hier, für Heike noch eine Cola, die Cola fehlt. Ne? Also ja. Es war schon ungewohnt, dass da also plötzlich noch eine Cola bestellt wurde. Ne? Wir sagen ja alle Karnevalisten, ich schließe mich da ein bisschen ein, dass man so in die wirklich ganz ausgelassene Stimmung erst mit ein paar Bier oder ein paar Wein kommt. Du hast es anders erlebt. Ich habe es anders erlebt. Es geht auch ohne. Ja, es geht wirklich ohne. Also ich, du kannst es ja auch vergleichen dann zu früher. Richtig. Warst du genauso ausgelassen wie sonst? Genauso. Ja, genauso, ja. Also es war wirklich spitze. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich bin also vorher schon rausgegangen, auch ohne Alkohol zu trinken. Habe dann gedacht, naja gut, ein bisschen Neid kam schon auf. Ne? Ja. Die sind also auch schneller besser drauf gewesen. Ja, und dann habe ich dann immer halt gedacht, na gut, wenn du jetzt mit der besten Freundin und dann die anderen Kollegen siehst du wieder und das fällt dir mit Sicherheit schwer. Also ich habe nicht gedacht, das ehrlich nicht. Also und es gab auch keine anderen Drogen? Nein, um Gottes Willen. Nichts anderes. Mhm. Gab es einen Höhepunkt während der Feierei für dich? Ja, sagen wir mal so, ich habe einen guten Kollegen, in dem ich eigentlich unsterblich verliebt war, wieder getroffen. Und? Ja, und das Ende vom Lied, ich bin schön nach Hause gefahren und er auch. Also getrennt. Getrennt? Ja. Wie schade, warum? Ich sag mal so, ich bin also mit jemandem zusammen und habe auch ein Kind damit. Ja. Er feiert nicht so gerne, er ist auch Karneval nicht rausgegangen. Also Heike ist ganz treu. Ja, doch. Und selbst der Karneval kann sie nicht verleiten, mal... Also ich muss einbauen, wenn ich vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken hätte, hätte ich mich dazu verleiten lassen. Ja. Aber da der Alkohol nicht da war, habe ich mich nicht dazu verleiten lassen. Also so war da nur so eine nette Untergrundspannung, aber es ist nichts passiert. Ja, die Spannung war schon sehr hoch. Ja. Aber wir sind wirklich brav getrennt nach Hause. Du bereust es nicht? Nein, um Gottes Willen. Heike, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Bye, bye. Ja, tschüss. Carina, 60 Jahre? Ja. Carina. Ja. Jetzt muss ich mal meine Nase hier abziehen. Für die Radiohörer, ich habe eine rote Nase auf, die leuchtet. Das sieht sehr nett aus, ne? Carina, ja. Leg los. Ja, also ich muss erst nochmal... Halt, bleib mal einen Moment dran. Ich muss mal den Kopfhörer abziehen, ja. Sonst kann ich die... So, jetzt höre ich dich wieder. Ja, ich wollte erst noch was sagen, was da gerade mit Alkohol geredet wurde. Leider wird Fröhlichkeit oft mit Alkoholkonsum verwechselt. Ja. Also ich denke, man kann und sollte erstmal ohne Alkohol auch fröhlich sein können. Wenn man das nicht kann, ist man eigentlich ein armer Mensch. Ja, also die Heike hat es ja gerade erzählt. Das ist ja, toll, ja. Ne? Weil ich muss mal dazu, möchte ich eine lustige, das, darum habe ich eigentlich jetzt gar nicht angerufen, aber eine lustige Begebenheit erzählen, die mir vor Jahren passiert ist. Da war ich mit Kollegen auch, war aber fast noch unterwegs. Und ich habe eben nie dem Alkohol zugesprochen. Ich bin keine alte Alkoholikerin, aber ich habe nie so, also gerade dann nicht, weil ich keinen Kater haben wollte und so. Ja. Aber da war ich also auch mit Alkohol, mit meinen Kollegen unterwegs und wir saßen in der äußersten Ecke in einem ganz berühmten Haus hier in Köln, wo also alles gefeiert wird. Immer schon, das ist ein, also einfach ein Muss sozusagen. Gürze nicht wahrscheinlich? Bitte? Nee, der goldene Kappes. Ah, ja. Der goldene Kappes. Ja. Nee, das ist, also Weiberfastnacht ist der goldene Kappes, der Ort überhaupt in ganz Köln. Nippes ist ja, das, ne? Genau. Ja, genau. So, und dann saßen mit Kollegen ganz hinten drin und ich bin immer durch dieses ganze Gewühle, ich war sehr schmal und konnte mich dann immer durchzwängen und habe für die immer Bier besorgt. Mhm. Und dann kam ich dann, habe natürlich getanzt, ich habe auf den Tischen getanzt, ja, ohne einen Tropfen Alkohol. Und dann ist das so weit gewesen, dass der Wirt zu mir sagte, du kriegst keine Droppe Alkohol mit, du bist ja Stähne, Haare voll. Und ich hatte noch nicht einen Tropfen getrunken. Ja, also damit will ich nur sagen, das sagen mir auch meine Freunde, Kollegen, mit dir feiern wir unheimlich gerne, wir merken gar nicht, dass du keinen Alkohol getrunken hast. Also das wollte also ich erstmal davor Stimmung wegnehmen. Und Alkohol muss nicht unbedingt miteinander verknüpft sein. Nein, aber das wird eben oft verwechselt und deswegen kommt es dann auch zu Exzessen, was eigentlich schade ist. Ja, aber du wolltest was ganz anderes erzählen. Ja, ich wollte ganz was anderes erzählen. Ich wollte nämlich eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einiger Zeit, etwa 8 Wochen, durch Zufall einen netten Menschen kennengelernt, ein männliches Pendant. Ja. Gefiel mir sehr gut. Ja. Wir haben uns nett unterhalten, nach einer Vorstellung und haben wir was miteinander gegessen, getrunken und dann sind wir im Taxi heimgefahren, beziehungsweise ich hatte dann unterwegs schon gedacht, na, was machst du jetzt im selben Taxi, was machst du, wenn der mit aussteigt? Ist aber nicht, Gott sei Dank, und das machte ihn mir sehr sympathisch. Und du hast ihn auch nicht zum Kaffee eingeladen noch? Nein, um Gottes Willen, nein, hätte ich nicht gemacht. Ja. Also ich bin niemand, der so fremde Menschen, das ist ja für mich dann doch ein Fremder, irgendwann mitten in der Nacht in eine Wohnung mitnimmt. So, dann habt ihr euch getrennt? Und dann haben wir uns getrennt und ich habe ihm noch einfach meine Telefonnummer wohl gesagt, weil er sagte, hey, nun verschwind nicht einfach so, du bist eine super Frau und... So, na gut, dann habe ich ihm die Nummer gesagt, die ist leicht zu merken und er rief tatsächlich eine halbe Stunde später noch an und sagte, ich wollte nur wissen, ich bin jetzt gut zu Hause und ich wollte nur wissen, ob die Nummer, ob ich die gut behalten habe. Mhm. So, und dann rief er ab und an mal an, erzählte mir eben auch, dass er im Rosenmontagszug mitgeht, gehört in einen großen Verein und na gut, und wie er wieder mal anrief, hat er mir dann gesagt, da und da geht er mit, in der und der Gruppe und er würde sich freuen, habe ich gesagt, gut, ich stehe dann da und da, ich wohne auch in der Nähe vom Zug. Weg, ne? Und gut, bin dann hin auch, habe ihn, aber das kam natürlich bei der Masse Menschen überhaupt nicht dazu, dass man sich sah. Na gut, ich bin wieder raufgegangen, meine Wohnung. Auf einmal läutet das Telefon abends, denn schon so 7:30. Ja. Ich hatte gerade gegessen und da war er dran und sagte, hör mal, ich habe den Arm voll Blumen und Kamelle und alles mögliche Wurfmaterial und habe dich gesucht und gemacht. Na, ich habe dich aber nicht gesehen. Warst du nicht da? Doch, habe ich gesagt, ich war da. Aber es war nicht möglich, so und so. Ach ja, sagte ich, sitze jetzt hier und so und ich esse jetzt, ich würde dich gern zum Essen einladen. Ich möchte nicht weg, ohne dich gesehen zu haben. Gut, habe ich gesagt, ich komme. Ja. Hab zwar schon gegessen, aber ich komme. Hab mich auch richtig gefreut, weil er mir wirklich gefällt. Ja. So, wir sitzen da, er war auch nicht angetrunken, er schwärmte, ist ein sehr romantischer Mensch und sehr mit sehr viel Herz und mit Gefühl, das merkte ich, weil er sagte, ich habe nur die 60- bis 90-Jährigen beschenkt, weil die Jungen, die kriegen es eh alle und ich die strahlenden Augen, sagte er, und das ist, es gibt nichts Schöneres, wie anderen Menschen Freude zu machen und. Und er nahm mich dabei in den Arm, auch nicht weiter tragisch, alles in Ordnung, aber dann wollte er anfangen zu schmusen, dann in einem Lokal. Und dann habe ich gesagt, nee, also das passt mir nicht, gefällt mir nicht, ne, und ich finde dich auch so nett, lass mir doch so lieber, ne? Gut. Und dann hat er gesagt, warum... Hat er akzeptiert? Er sagte dann, warum sträubst du dich gegen schöne Dinge? Aha. Und dann habe ich gesagt, ich hatte dann in der Zwischenzeit durch Gespräche herausgefunden, dass er verheiratet ist, Und dann sage ich, schließlich bist du verheiratet und ich möchte solche Dinge. Wir können kumpelhaft miteinander und ich freue mich auch, wenn wir uns sehen und auch sprechen, aber eben nur kumpelhaft. Dann hat er gemeint, das wäre Unfug, er hätte sich davon befreit, er würde vielleicht noch 15 Jahre leben oder 20 und er wollte sich das Leben schämen. Er würde inzwischen anders darüber denken. Ja. Ist er in deinem Alter gewesen? Oder ja. Ist er, ja. Mhm. Nicht? Und dann, aber eben auch ein Top drauf. Ne? Endete das im Streit? Nein, es endete damit, dass er mir gesagt hat, du bist selber schuld, wenn alleine. Er konnte es nicht verstehen. So eine tolle Frau, er fand mich also toll. Ja. Und so alt wie meine Frau, ich sag, wie alt ist die denn? Ja, sagt er, 46, da musste ich natürlich nur lachen. Aber egal, ich werde oft so jung eingeschätzt, ohne mein Dazutun. Wie seid ihr denn dann auseinandergegangen, Carina? Ja, er hat einfach, wie er merkte, er kommt wirklich nicht weiter. Er hat immer wieder versucht, ich soll mich doch fallen lassen und nicht immer nur denken und ne, und so. Ja. Und dann würde ich eben immer alleine bleiben, dann wäre es ja kein Wunder, wenn ich alleine... Aber du hast dich nicht drauf eingelassen? Nein, und da hat er gesagt, Fräulein, bitte zahlen. Aha, knallhart. Ja, also aber ich meine, ich denke einfach, ich komme mir da so blöd vor. Ich denke einfach, nur weil man da nicht, ist denn das gleichbedeutend, jemand kennenlernen mit Sex, ne? Muss nicht unbedingt sein, aber für ihn war das wahrscheinlich seine Intention, ne? Ja gut, aber das erlebe ich oft, ne? Ja. Das erlebe ich öfter. Ja. Also eigentlich sagen wir mal 99%. Also ein weniger schönes Karnevalserlebnis von Carina. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ciao, tschüss. Die Michaela ist am Telefon. Ja, hallo. 23 Jahre alt, sage und schreibe. Ja, hallo Jürgen. Und was hat die Michaela erlebt im Karneval? Ja, also ich muss eigentlich dazu sagen, mir gefällt Karneval gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nee, gar nicht mehr. Hm. Also wie wir dieses Jahr rausgegangen sind, ich bin Donnerstag, ich muss dazu sagen, ich arbeite im Hotel. Ja. Und habe Altweiber, also Spätdienst gehabt bis um 23 Uhr. Wo? In Köln? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja, also ich habe Karneval in Düsseldorf gefeiert. Ja. Und dann bin ich nach dem Dienst um 11 Uhr noch in die Altstadt gegangen. Okay, die Leute haben natürlich von morgens an schon angefangen zu trinken. Ich war jetzt gut drauf, nüchtern. Und ich, wie gesagt, ich kann mich nur den anderen anschließen. Man kann auch ohne Alkohol nüchtern sein. Nüchtern, ich meine gut drauf sein. Kann man auch, wenn man sich anstrengt. Auf jeden Fall, ja, und ich komme in den, wir sind dann da in Poco Loco, haben wir uns getroffen in der Altstadt. Und ich habe nur Leichen gesehen. Echt, mir kamen nur noch Leichen entgegen. Schnapsleichen. Ja, richtig. Und wie viel Uhr war das? Das war so gegen, ja, wann war ich in der Altstadt? Gegen 11:30. Schon da waren die Schnapsleichen da. Oder abends? Abends. Ach, abends. Abends. Ich dachte, weiter fast nach dem 11:30. Okay, um 12 Uhr hatte ich dann schon keine Lust mehr, weil nur blöde anmachen, wirklich, mir kam es nur so vor, jetzt ist Karneval, jetzt können wir uns jede greifen, aber auch die Frauen waren so. Ja, klar sind die Frauen. Dass sie sich direkt, na, sicher als Altweiber. Mhm. Okay, dann sind wir freitags weggegangen. Ich habe auch noch Besuch aus Berlin bekommen, die Karneval auch mal erleben wollten. Und dann sind wir freitags nochmal in die Altstadt und es war genau dasselbe Spiel. Die Leute haben nur ans Trinken gedacht, nur an das eine gedacht, also jetzt schnell jemanden bekommen. Und Trinken mit dem und was Sex. Richtig. Ja. Okay, im internen Kreis bei uns war es natürlich ziemlich lustig, aber wenn man sich so umgeschaut hat, wirklich, es ging nur um das eine. War das jetzt so eine drastische Erfahrung, die du vorher noch nie gemacht hast? Nee. Das noch nie so wahrgenommen hast? Nee. Es ist doch immer so. Nee, eigentlich nicht. Solange ich Karneval kenne, ist es immer so. Also ich bin ein Mensch, ich flirte eigentlich sehr gerne. Aber jetzt so extrem, wie ich es dieses Jahr erlebt habe, habe ich es noch nie erlebt. Du hast es vielleicht auch hardcore mitbekommen. Ja. Zufälligerweise, kann ja sein. Samstag sind wir dann auf diesen Hexenball gegangen. Ja. Und da muss ich sagen, also da war es dieses Jahr auch nicht so schön wie letztes Jahr. Keine Schunkelmusik. Ja. Also Karneval ist gar keine Kultur mehr. Mensch. Es gab nur noch Techno-Musik, Susi Quadro Rockmusik, was überhaupt nicht zum Karneval passte. Also für mich ist Karneval Kultur, dass man eben Kostüme selber macht. Unsere Familie macht immer Kostüme selber. Aber der rheinische Karneval ist halt auch so, dass man die Sau rauslässt. Ne? Ja, okay, aber muss man denn immer nur ans Trinken und an das eine denken? Weil ich bin mehr so lustig drauf sein, in Gesellschaft sein, singen, tanzen zusammen. Aber nicht da sich jemanden suchen und direkt in die Ecke stellen. Noch jemand, der keine gute Erfahrung gemacht hat. Doch, das einzig Lustige war eben, dass ich einen Blondinenwitz gehört habe, der sehr lustig war. Wenn ich dir den erzählen den darf? Den wollen wir dann auch noch hören. Jetzt, okay. Ja. Das ist, was ist eine Blondine in Seenot? Eine Blondine in Seenot. Was ist eine Blondine in Seenot? Ja. Das weiß ich nicht. Eine Insel mit zwei Bergen. Sehr okay, schön. Michaela, war danke, schön mit dir zu quatschen. Danke für deinen Anruf. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Jetzt will ich gute Geschichten hören zum Thema Karneval. Schräge und erotische vielleicht auch. Vielleicht von Sandra, 26. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sandra. Ja, ich bin total aufgeregt. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich durchkomme. Du kommst? Also ich habe auch keine besondere Geschichte eigentlich. Ich war auf der Strunksfete am Sonntag. Die war in Aachen. Wie heißt das? Strunk? Strunksfete. Das ist, entspricht, glaube ich, so in etwa der Stunksitzung. Stunksitzung in Köln, das ist alternativ. Wir müssen ja die vielen Nicht-Rheinländer, die zuschauen, immer ein bisschen aufklären. Ja. Ne? Das ist so eine Art alternativer Karneval. Sehr beliebt hier im Rheinland. Also in Köln die Stunksitzung auf jeden Fall. Und in Aachen dann eure Strunksitzung. Ja, und das war auch total gut. Also es lief gar keine Karnevalsmusik und war auch eine sehr schöne Atmosphäre. Und keine Karnevalsmusik? Nee, gar nicht. Also schunkelt man da nicht? Auch gar nicht. Schunkelt man da auch nicht? Nee. Also viel getanzt, aber gar nicht geschunkelt. So, da warst du? Dir gefiel das? Ja. Aber? Ja, nichts, aber ich habe da, also ich habe auch keine Geschichte. Ich habe da also noch nicht mal jemanden kennengelernt. Ich hatte mehr oder weniger Blickkontakte nur. Geflirtet. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich über den Sender mal irgendwie versuchen. Den zu finden? Den zu finden. Also ich, erzähl doch mal die Situation, wie du da geflirtet hast und wie derjenige aussah. Also wie saß du und wie saß er zum Beispiel? Ja, er hat, also wir haben eigentlich beide fast ununterbrochen getanzt. Also er hat auch sehr ausdauernd getanzt. Aber nicht miteinander? Nee, nicht miteinander. Mhm. Also es gab auch wirklich nur vereinzelte Blicke und mehr auch von Weitem dann, wenn ich mal gesessen habe und er stand irgendwo, dann... Hatte er ein Kostüm? Nee, gar nicht. Wir waren beide nicht verkleidet. Wie war er angezogen? Er hatte eine schwarze Jeanshose an, schwarze Schuhe, glaube ich, und auch ein schwarzes T-Shirt und ein dunkelgrünes Sweatshirt drüber. Ja, sehr ausgefallen für den Karneval. Ja, sehr ausgefallen. Okay, ihr beiden habt euch ab und zu angeguckt. Ja, und hattest du irgendwas Auffallendes, Ausgefallenes an? Nö, auch nicht. Ich hatte auch eine schwarze, enge Hose und ein schwarzes Oberteil an. Also Beschreib dich noch vielleicht noch ein bisschen näher, damit er, wenn er zuhören sollte, dass er dich erkennt. Ja, ich hatte kurze, so bräunlich-rote, rotbraune Haare. Ja. Ja, bin etwa 1,70 groß, recht schlank und 26 Jahre alt? 26 Jahre alt. Keine Brille? Nee, also ich habe eigentlich eine Brille, aber die hatte ich da nicht. Gut. Jetzt habt ihr miteinander geflirtet, ein bisschen. Ja, also sehr schüchtern. Also ich habe es auch nicht gewagt, ihn anzusprechen. Also, und was so ärgerlich war, wo ich mich wirklich im Nachhinein schwarz ärgere, ist, dass ich war mit einer Freundin da und die hat am nächsten Tag Spätdienst und es war dann auch schon 5 Uhr morgens und sie wollte dann auch langsam mal gehen und ich wollte eigentlich noch bleiben, klar. Und da bist du mitgegangen. Ja, und dann sind wir halt gegangen und er war, glaube ich, mit 3 anderen Männern noch da. Mhm. Und ach, wie dumm, ne? Ja, so wie dumm. Hättest du doch die Freundin gehen lassen. Ja, ich habe mich auch echt geärgert. Und also hättest du den Burschen doch angesprochen. Ja, ich bin an ihm vorbei und er hat auch total nett gelächelt. Ja, und dann hättest du ihm deine Telefonnummer zuwerfen müssen. Ja, ich habe auch echt überlegt, als ich draußen war, ob ich nicht noch einfach mal reingehe, mich der Lächerlichkeit preisgebe und ihm die Telefonnummer in die Hand drücke. Karneval kann man das ja nur wirklich machen, ne? Da sind und er hat wirklich so nett gelächelt. Ich habe dann gerade noch einen Schuss über die Lippen gebracht. Ja, und Mensch, an der Garderobe habe ich dann die ganze Zeit überlegt, soll sie bleiben oder nicht. Und das Blöde war eigentlich nur, dass... Also ich hatte mich dann im Auto, sie wollte gerade fahren, hatte ich mich gerade entschlossen, doch wieder umzukehren. Mhm. Und ich habe gesagt, fahre ich nachher mit dem Taxi nach Hause, weil das ja auch im tiefsten Industriegebiet in Aachen ist. Und dann hatte ich aber, also wir hatten beide zusammen nur noch 20 Mark. Ich hatte keine EC-Karte, nichts. Kam auch alles zueinander. Ja. Also, das war jetzt die Sandra. Die Sandra sucht diesen netten jungen Mann, der mit ihr bei der Strunk-Sitzung war. Und das war an welchem Tag? Am 18. am Sonntag. Und wenn dieser nette junge Mann jetzt zuhört, dann soll er hier anrufen oder uns schreiben. Ah ja, das wäre klasse. Damit wir beide euch vielleicht... Ich schätze mal, dass er zwischen 30 und 35 ist, auch so 1,85 groß. So. Ja. Hat dunkle Haare, etwas Licht obendrauf. So. Vielleicht können wir da ja ein Glück irgendwie entzünden. Das wäre ja was, nachträglich zum Karneval. Ja, wenn nicht schlecht. Also Sandra, wenn sich was tut, hörst du von uns. Ja, super, wenn nicht, dann klar. Schade. Habe ich leider Pech gehabt, das ist sowieso recht unrealistisch. Sandra, mach's gut. Okay, bis tschüss. Dann. Tschüss. Ja. Wer jetzt zugeschaltet hat, heute Nacht, ihr wundert euch vielleicht über die sehr schöne Dekoration, die wir hier haben. Das ist karnevalistisch. Das ist ein Sakrileg, dass man das jetzt noch macht. Aber wir haben eine gute Begründung. Wir reden heute über den Karneval. So nachdem man den Rausch ausgeschlafen hat, Aschermittwoch ist vorbei, kann man jetzt vielleicht bei Sinnen ein bisschen nachdenken. Also die Frage an euch von mir, was habt ihr alles Ausgefallenes, Besonderes, Schönes, auch weniger Schönes oder auch Erotisches erlebt während der Karnevalstage? Ruft mich an 0130 29 11 0130 29 11. Iris, 29, hallo. Ja, hallo, Name Dubian. Ja, hallo. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Eine Erfahrung? Teilweise geht einem also dieses ständige Anbaggern auf Karneval, ganz besonders auf Weiberfasnacht, echt auf den Keks. Aber Weiberfasnacht baggern ja die Frauen an, hauptsächlich. Nee, das habe ich also auch so anders erlebt. Und ich bin aber jetzt mit meiner Freundin auf den Trichter gekommen, wenn das also einem echt zu viel wird und das einem total auf die Nerven geht, ja, dann geht man einfach in irgendeine Schwulenkneipe oder in Travestieläden. Da kann man also super Karneval feiern, ne? Und ihr werdet nicht belästigt? Genau, man kann sich einfach... Aber wenn es ist ja auch vielleicht auch ganz nett, mal den einen oder anderen netten jungen Mann kennenzulernen, mit dem man so flirtet. Und das ist ja ein bisschen schwierig dann für eine Heterofrau in einem Schwulenladen, ne? Also wenn man jetzt wirklich so die Schnauze voll hat von dem ständig dummen Rumgebaggere, ja, im vollen Suff und was ich, dann denke ich, ist halt echt eine super Alternative, ne? Geradezu eine Erholung. Ja, genau, ganz genau. Ich glaube, also selber habe ich nichts dagegen, wenn man jemanden kennenlernt und flirtet, wenn man sich sympathisch ist und so. Iris, so ganz, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Mhm. Wenn du rausgehst im Kanal, brodelt da ganz tief in deinem Unterbewusstsein nicht auch so der Trieb, dass du denkst, wäre ja doch ganz gut, wenn ich einen knackigen Burschen abschleppen könnte? Nee, ich gehe eigentlich Karneval raus, um zu singen, zu tanzen, mich einfach zu amüsieren. Ganz gut, wenn es jetzt ganz ehrlich, wenn es sich ergibt, ja, und ich lerne jemanden kennen, wo ich eben nicht abgeneigt bin, ja, bin ich die Letzte, die Nee sagt. Ja. ganz ehrlich. Aber wenn ich also echt ständig so blöd angebaggert werde und mir geht das total auf den Senkel, dann flüchte ich in die schwule Welt. Jawohl. Wo hast du gefeiert? Im Timp, aber letztes in Köln. Jahr. Ja, in Köln, im Timp, ja, am Heumarkt. Ja. Und das war also erstklassig. Ja, Timp ist nur ein ganz schräger Laden, wo man hervorragende Travestie-Shows... Ich empfinde den gar nicht als so schräg. Ich empfinde den also teilweise natürlicher als so mancher Baggerschuppen. Ja, also schräg, ich finde mein, das durchaus im positiven Sinne. Ein sehr ausgefallener Laden. Mhm. Mhm. Da habt ihr beiden Mädels euch dann aufgehalten. Ja, richtig. Sehr lange. Ja, da haben wir also dann gefeiert. Ich weiß nicht, bis um 5 oder 6. Habt euch amüsiert. Und haben uns königlich amüsiert. Und es ist nichts passiert und ihr seid beide brav alleine rausgegangen? Nee, sind wir nicht. Oh, lala. Ja, nur aber raus nein, damit. Nein. Aber so diese ganz billige, blöde Anmache, der sind wir aus dem Weg gegangen. Ja, aber wie ist es denn dann passiert? Das will ich jetzt wissen. Die Situation ist einfach unbeschwerter. Ja, in diesem Laden noch? Ja. Im Timp? Ja, im Timp. Also, da verkehren nun auch heterosexuelle Männer. Auch, ne? Ja, natürlich. So, und bisexuell, heterosexuell, schwul, lesbisch, da verkehrt einfach alles. Genau. Und jeder akzeptiert einfach jeden. Aber irgendwo ist doch so eine gewisse Würde noch bewahrt und wird dann nicht angebaggert so auf die billigste Art. Aber es gab dann einen Mann für ja, dich. Ja, sicher. Erzähl, wie es dazu kam. Meine Freundin und ich, wir haben also da jemanden kennengelernt, der uns beiden sympathisch war. Aha. Und nur wir haben das gegenseitig von uns gar nicht so gemerkt. Und wenn sie also dann irgendwo weit vom Schuss war, habe ich mich also mit ihm amüsiert, ja, und geknutscht und geschunkelt und gelacht und so. Und wenn ich dann irgendwo in irgendeine andere Ecke verschwunden war, war er dann mit ihr dran, ne? Und das ist uns dann irgendwo aufgefallen. Wart ihr eifersüchtig aufeinander? Nee, überhaupt nicht. Nee, weil wir sind eigentlich beide in einer festen Beziehung. Gab es denn dann kein großes Problem, als es ans Nachhausefahren ging? Nee, wir sind dann zu ihr gefahren, weil bei mir waren die Kinder, die dann beaufsichtigt wurden. Ihr seid dann zu dritt gefahren? Ja, dann sind wir zu dritt gefahren. Das lobe ich mir. Das ist ja, nur eben diese, was mich persönlich ganz tierisch stört, ist diese ganz dumme, billige Anmache. Ne? Ja, das ist das habe ich jetzt schon verstanden. Ich will ja jetzt die Geschichte weiterhören, finde ich ja viel spannender. Ihr seid dann zu dritt zu der Freundin gefahren? Ja, richtig. Und habt zu dritt die Nacht verbracht? Ja, also mehr so den Morgen. War den ja dann den Morgen. Das heißt, es gab Gruppensex. Ja, so die Anfänge davon, die ja. Die Anfänge. Eine neue Erfahrung für dich? Nee, nicht ganz so. Also so ganz überraschend kam das dann alles nicht? Nee. War es denn schön? Doch, war ganz nett. Ja? War ganz nett, ja. Aber zum Vollzug ist es dann nicht gekommen? Nee, bis zum Geschlechtsverkehr ist nicht gekommen. Aber wir haben also so nett rumgemacht miteinander. Ja, ganz nett rumgemacht und haben dann gemütlich gefrühstückt und... Das war's dann. Also eine sehr schöne Karnevalserinnerung. Ja, das ist aber letztes Jahr gewesen. Dieses Jahr ist Karneval leider ausgefallen, weil mein Sohnemann Masern hatte. Ach. Ja. Naja, du hast ja davon noch gezehrt wahrscheinlich von dem netten Erlebnis. Nächstes Jahr geht's wieder auf die Rolle. Das war eine schöne freudsche Fehlleistung. Ich hätte es wohl gerne nächste Woche schon wieder den Karneval. Ja. Also nächstes Jahr geht's dann wieder auf die Rolle. Ja. Iris, ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Gute. Dir auch. Tschüss, vielen. Danke. Wolfgang, der ist 38. Ja. Ja, hallo Jürgen. Wolfgang, ein Karnevalist? Bist du? Es geht so. Es geht so, aber du hast irgendwas Bestimmtes erlebt dieses Jahr. Thema 1 zur Sendung. Wunderbar, weitermachen. Ja, so liebe ich meine die Antworten. Ja. Thema 2. Thema 2, Karneval. Karneval war absolut scheiße dieses Jahr. Ach Junge, was ist passiert? Ich bin Rosenmontag raus und habe mich ziemlich verlaufen lassen. Mhm. Und bin danach mehr oder weniger ungeschützt mit einer Prostituierten ins... Ach du Scheiße. Ja. Also, ach du Scheiße beziehe ich jetzt auf das ungeschützt. Ja. Deshalb habe ich die schönen großen Kondome hier auch hingehängt, dass man daran sich erinnert. Zu spät. Ja, zu spät. Also wie gesagt, mehr oder weniger im Vollrausch. Ja. War der Vollrausch so, dass du dich fast gar nicht mehr erinnern kannst? Ich kann mich noch an bestimmte Szenen erinnern, aber... Es ist halt passiert. Gut. Ja. Hat die Frau denn, das wundert mich aber, dass die Frau nicht dafür gesorgt Nein. hat. Hast du dafür bezahlt? Wissentlich mit einem bestimmten Betrag und unwissentlich mit dem Restbetrag. Das heißt, im Klartext? Ich vermute, dass sie mich also im Vollrausch mehr oder weniger auch noch... ausgeraubt hat? Ja. Ausgenommen hat. Wie viel Geld fehlt dir? Ja, ich schätze mal so 300 Mark. Mhm. Wann setzt deine Erinnerung wieder ein? Irgendwann zu Hause oder... Irgendwann zu Hause, ja klar. Wo hat das denn stattgefunden? Hier in Köln. Ja, ich meine jetzt bei der Frau irgendwo... Nee, wir waren im Hotel. In einem Hotel. Stundenhotel. Ja. Oh Mann. Ja. Und nu, wie fühlst du dich? Scheiße. Mhm. Und jetzt musst du wochenlang abwarten, bis du einen Test machen kannst. Hast du dich erkundigt schon? Noch nicht. Mhm. Eigentlich ein paar Monate, um genau zu wissen, was los ist. Wie lange genau? Ja, ja. Hast du eine Erfahrung? Drei Monate, würde ich schon sagen. Das musst du jetzt aushalten. Das ist zum ersten Mal sowas passiert. In der Art und Weise auf jeden Fall. Kannst du dir, tickst du öfter schon mal so aus, dass du die Kontrolle über dich verlierst? Oder war das zum ersten Mal so? Nee, das war vor 5, 6, 7 Jahren schon mal so. Also es passiert nicht häufig. Aber dann eine ganze Weile nicht mehr und dann jetzt auf einmal wieder. Wie kommt das? Ich bin ich bin Alkoholiker. Ja. Das ist dir für dich klar? Ja, klar. Ja. Und das ist natürlich genau das Schlimmste gemacht, was du machen kannst, dich nämlich volllaufen lassen. Ich habe angefangen und dann ging es weiter und dann... Wie lange warst du vorher trocken? Fast ein Jahr. Ja. Trotzdem passiert ja meistens dann irgendetwas, bevor man dann wieder rückfällig wird. Ist da an dem Sonntag oder an dem Montag vorher was geschehen? Oder in den Tagen vorher? Nee. Kannst du das für dich so erklären, warum das da passiert dann ist, warum du rückfällig geworden bist? Hast du bestimmt viel darüber nachgedacht, könnte ich mir vorstellen. Mittlerweile ja. Ich denke mir, dass viele Frusterlebnisse mich daraufhin wieder zurückgeführt haben. Also viele Kleinigkeiten, die irgendwie das Fass dann zum Überlaufen gebracht haben? So ungefähr. Ja. Jetzt hast du ja im Prinzip dann noch ein Problem am Hals, nämlich den Alkohol wieder. Ich denke, da komme ich durch Willensstärke wieder recht schnell weg von. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen? Hast du es immer alleine geschafft? Fast alle. Also in Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten habe ich es immer ziemlich gut geschafft. Also auch die ganze lange Zeit ist wegzubleiben von. Mhm. Und ich denke, dass ich jetzt die nächste Zeit auch dann wieder vonbleiben kann. Mhm. Also du hast einen guten Ansprechpartner? Ja. Auch jetzt noch? Ja. Ja. Weiß der schon davon? Der weiß noch nicht davon, der ist noch im Urlaub. Ja. Es ist aber nicht so, dass du dann jetzt Dienstag, Mittwoch oder heute auch wieder getrunken hast? Ich bin im Moment ziemlich krank. Ich habe meine ziemliche Virusinfektion. Ja. Und fühle mich auch gar nicht in der Lage, Alkohol zu trinken. Mhm. Von der Selbsteinschätzung her, meinst du, dass du das hinkriegst? Ich denke schon. Mhm. Nur ich wollte jetzt mehr oder weniger nur den anderen Leuten, die jetzt zuhören, einen Tipp geben, dass sie eben sowas nicht machen sollen. Mhm. Was ich eben gemacht habe. Also den ungeschützten Sex. Und wenn jemand Alkoholprobleme hat, auf jeden Fall die Finger vom Alkohol lassen. Auch beim Karneval. Es geht ja, haben wir gerade auch schon gehört. Ja, klar. Also das ist nach wie vor, denke ich, wirklich ein großes Thema. Trotz großer AIDS-Aufklärungskampagnen, dass die Leute beim Karneval irgendwie wie bekloppt sind teilweise. Und alles das, was sie wissen, die meisten wissen es ja. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht aufgeklärt sind. Dann beiseite schieben. So, Wolfgang, jetzt wünsche ich dir für die nächsten Monate wirklich Kraft. Und ich würde mich bei der AIDS-Hilfe erkundigen oder bei deinem Arzt, was dir empfehlen, wie lange du mindestens warten sollst. Und dann hoffe ich, dass es gut gegangen ist. Ich hoffe auch. Viel Glück. Viel Spaß noch. Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Ciao. Jetzt noch eine kleine Musikpause. Ihr Lieben, heute Nacht geht es hier bei mir in der Sendung um, wie ihr schon seht, um das Thema Karneval, um das Thema Karnevalserlebnisse, Faschings-Eindrücke, Erfahrungen und sowas. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, was euch während des Karnevals oder während des Faschings alles so passiert ist, Gutes wie Schlechtes, Schräges wie Schönes, vielleicht der ultimative One-Night-Stand oder der schrecklichste One-Night-Stand, den ihr je erlebt habt, egal, was auch immer, ihr könnt anrufen. Mich interessiert es, 0130 29 11. Und jetzt begrüße ich herzlich die Barbara und die ist 53 Jahre. Hi Domian, ich komme aus Düsseldorf an und versuche das schon seit 2 Jahren ungefähr. Wie bitte? Dich zu erreichen, es geht nie. Warum, weiß ich auch nicht. Diese Sendung gibt es ja erst seit April letzten Jahres, aber ja, ich habe es im Radio ja vorher schon. Ich sehe dich jetzt auch und ich werde automatisch wach, ich brauche keinen Wecker. automatisch werde ich 10 vor 1 wach und bin auf dich eingestellt. Ne? Das höre ich gerne. Das gibt es nicht. Ich finde die Sendung also super und habe schon zu 1000 Themen versucht auch anzurufen. Jetzt über geschafft. Alles, über One-Night-Stand und über Nicht-One-Night-Stand und über alles Mögliche. Und alle Themen bin ich eigentlich ziemlich deiner Meinung, sage ich mal 99%. Ne? Und jetzt hast du was zum Karneval zu erzählen. Ja, und jetzt habe ich also hier was ganz Blödes erlebt. Was war das denn da? Ja, kann ich auch. Also hier, genau. Und habe also hier in Düsseldorf so eine kleine Tour gemacht mit meinem Freund am Altweiber und am Freitag und so. Ja. Und kann mich heute eigentlich noch schief lachen. Und habe also hier so einen Plastikhammer, ne? So wie so ein Auktionatorhammer. Und wir sind durch sämtliche Kneipen damit gewandert und habe sämtlichen Männern, konnte also meinen ganzen Frust abbauen hier, der sich in den letzten Jahren gegen die Männer hier aufgebaut hat. Du hast also die Männer behämmert mit dem Hammer. Also sämtliche Männer auf den Kopf gehauen. Nur auf den Kopf? Ja, fast nur. Und die also total erschrocken sind dann auch, aber wahrscheinlich nur durch den Krach. nur durch den Knall. Und die haben alle gedacht, jetzt wunder, was passiert? Ich mich dann immer umgedreht und meistens mich versteckt oder den Hammer versteckt. Ne? Ja. Viele wollten mir natürlich auch dann irgendwo an die, ja, an die Gurgel. Und die haben gesagt, gib mir mal den Hammer. Ich sag, ich geh doch nicht an deinen Hammer. Ja. Und lass mal. Und mein Freund stand meistens daneben. Und wenn dann, wenn ich dann ab und zu mal so eine ältere, nette Dame sah und der auch auf den Hammer, der eins auf den Kopf geknallt hat, dann habe ich den natürlich sofort beschuldigt, hier, mein Freund. Und die Frauen sind prompt auf den drauf los, haben den beschimpft. Die eine wollte den total verkloppen im Übrigen. Es war so lustig. Die Leute standen rundherum und ich habe den Frust abgebaut für die letzten 10 Jahre hier und für viele Frauen mit, weil die wirklich alle mal so Hammer auf den Kopf gekriegt haben, ne? Was sie schon lange nötig hatten. Ne? Also war der Hammer der Reißer, ne? Der Hammer war der Reißer und wenn ich keinen Platz hatte, wenn die Kneipen voll waren, das Ding hat also hier noch so eine Tröte dran, sofort, also alle weg hier und die Leute haben, also sofort hier sind die gesprungen und ich habe mir Respekt damit verschafft, aber wie gesagt, der Hammer, das war das absolute Ding den und hier Kneipe, wo wir reinkommen, die sagt, dass die Frau wieder mit dem Hammer. Den musst du aufbewahren, ne? Für nächstes Jahr. Auf jeden Fall. 4,95 bei Wolfgang, ne? Das war der absolute Überreißer hier und total irre und geil und alles Mögliche. Also, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, das war eine gute Hammererfahrung. Ja, also, Karneval. Das Ding, das hätte ich also verkaufen können für ohne Ende noch, ne? Also, das war wirklich super. Meistens war ich natürlich am Kopf dran, aber trotzdem, die Männer, wie die reagieren in dem Moment, das hätte auch bei Verstehen Sie Spaß sein können. Oder so, ja? Weil die Reaktion in dem Moment, dass die so erschrocken waren und. Wie viel Tage warst du unterwegs? Ach, leider nur 2. Donnerstag und Freitag und Samstag und Sonntag hatte ich schon die Schnauze voll, ne? Weil dann ist auch irgendwo alles abgegrast, ne? Weil dann kennt ja jeder die Frau mit dem Mama in der Stadt, ne? Und dann ist das vorbei, ne? Das ganze Ding, ne? Also, ja. Es war aber trotzdem so wahnsinnig lustig. Wir haben so gekichert und gegackert einfach und ohne Alkohol. Kein Tropfen Alkohol. Auch ohne Alkohol. Ohne ist, Alkohol. Ist ja, ich trinke toll. Ja, Alkohol, nur Apfelsaft und so. Und es war trotzdem so super und so irre. Ja. Und wie doof die Männer doch eigentlich alle sind und die auf sofort reagieren, eigentlich nur durch den Wahnsinnsknall, ja? Sind die so erschrocken, Kopf einziehen, ne? Es war total verrückt, ne? Also, gute Erinnerung. Gute Erinnerung. Karneval 96. Ich wünsche dir wirklich was und dass du so weitermachst, aber ich Danke. Muss noch demnächst mal zu 1000 anderen Themen kommen. Mach das, versuch's. Prüfungsangst zum Beispiel ist mal so ein Ding oder ja. Andere Themen einfach mal, ne? Aber also die Sendung finde ich total irre. Du hast ja unsere Telefonnummer. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt entweder nach 18 Monaten hier drankomme, ne? Das ist doch natürlich nicht so gut. Versuch's einfach. Barbara, danke für deinen Anruf. Jo, ciao, ne? Mach's ciao. Gut, ciao. Ciao, ciao. Der Udo. Ja, hallo. Der ist jetzt dran und der ist 35 Jahre alt. Ja, genau. Hallo, Jürgen. Ja. Ich war jetzt am Wochenende in Köln gewesen, weil ein Bekannter nach Köln gezogen ist. Aha. Und ja, ich fand das also sehr lustig. Zum ersten Mal im Karneval? Ja, zum ersten Mal Woher im Karneval. Kommst du? Ich komme aus Marburg, wohne aber in Darmstadt. Darmstadt. Ja, genau. Kennt man das Wort Karneval da? Ja, schon, aber es wird also nicht so gefeiert. Und ich bin an sich auch ein sehr lebenslustiger Mensch. Mich hat das auch vorhin vom Wolfgang sehr betroffen gemacht. Ich wünsche ihm auch noch viel Kraft. Ja. Und weiterhin, weil ich habe Ähnliches durchgemacht, was ich hoffe, was er nicht hat. Also mein Freund hatte AIDS und ist letztes Jahr im Sommer gestorben. Ja. Und ja, ich wünsche ihm halt viel Kraft. Mhm. Ja, jetzt meine warst du das erste Mal in Köln beim Karneval. Ja, genau. Hast du denn dann auch richtig, du bist schwul? Ja, ja, und ja. Und hast dann hier in der schwulen Szene gefeiert? Ja, genau. Also Erzähl. Ich bin ein Bekannter, ist da hochgezogen, der ist auch schwul und der ist nach Düsseldorf gezogen. Wir sind also Montag nach Köln gefahren. Und also ich fand das total lustig und trotz der Menschenmenge, ja, ich fand es also... Hat's dich, wenn du es noch nie gesehen hast, hat dich das nicht erschlagen? Nö, also überhaupt nicht. Ich bin an sich ein sehr lebenslustiger Mensch und dadurch, dass das letztes Jahr im Sommer passiert ist, irgendwie komme ich auch jetzt so langsam wieder zu mir. Ja. Und ja, mich hat es also total überrascht, aber angenehm überrascht. Ich fand es also auch sehr witzig, in dieser Menschenmenge da zu stehen und das war ja ein dichtes Gedränge, dicht an dicht, also und dieses Hin- und Her geschaukelt, dann, man ist ja hin- und her gefallen, wenn diese Wegen vorbeigefahren sind, wie so eine Mauer, die so zurückprallt, also ich fand es irgendwie total witzig. Warst du auch in Kneipen? Wir waren am Sonntag in der Kneipe in Düsseldorf, in der schwulen Kneipe gewesen, da habe ich auch jemanden kennengelernt und nach 1,5 Stunden, also es war voll lustig. Kannst du denn so, wenn dir das nicht so wenn du damit nicht aufgewachsen bist, auch so mitschunkeln und die Lieder mitgrölen? Ja, geht dir das von den Lippen? Ja, das macht nichts, das ist kein Problem. War das für dich schwierig? In Anbetracht dessen, was letztes Jahr passiert ist, dass dein Freund gestorben ist, dann dich in so eine Feierwelt hineinzustürzen? Ja, gut, ich habe dann zwischendurch, kamen immer so Krisen hoch, da habe ich mich also wirklich zu Hause verkrümelt und die Bettdecke über den Kopf gezogen, habe gedacht, oh, nix hören, nix sehen. Mhm. Aber ja, dann kommt immer wieder so ein Aufschwung, so ein Tiefpunkt kommt immer mal wieder. Also ich hatte es im Januar ganz schlimm gehabt und ich bin also selbstständig, habe ein Geschäft und ich hatte auch am Dienstag schon angerufen vom wegen Traumberuf und war auch durchgekommen, bin aber nicht zurückgerufen worden. Aber egal, ich habe also ein Friseurgeschäft und ja. Aber es ging schon, also es ist so, dass du dann auch mit gutem Gewissen feiern kannst. Ja, soweit ja, ist der Trauerprozess vollzogen. Es baut mich an sich auch so irgendwo auf, weil es geht auch irgendwie weiter. Ja. So, jetzt hast du jemanden Neuen kennengelernt. Sogar. Ja, habe ich. Ja, nach anderthalb Stunden Augenkontakt habe ich also jemand Neues kennengelernt. Hast du ihn angesprochen? Ich habe ihn dann angesprochen, nachdem nichts passiert ist. Was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, naja, hallo, du traust dich gar nicht. Und dann sagt er, ja, du auch nicht. Und schon ist man im Gespräch. Ja, eben. Ich sag halt, ja, ich wollte halt mal sehen, was passiert. Und und dann war der verkleidet? So, nee, wir waren nicht verkleidet. Mhm. Nee, gar nicht. So, dann seid ihr beiden ins Turteln gekommen, schon? Ja, genau. Ja. So ins Turteln und rumknutschen und so. Ah, ja. Und so nach einer Dreiviertelstunde sagte er dann, naja, er müsste jetzt zur Straßenbahn, es war mittlerweile schon 2 Uhr und er hätte noch Übernachtungsgäste und mit denen wäre er verabredet, er müsste die auch reinlassen und er müsste jetzt gehen, ja, man sieht sich bestimmt morgen in Köln auf dem Karneval. Und ich habe da also gar nicht groß drüber nachgedacht und dass ich bei dem Gedränge den bestimmt nicht wiedersehe. Kannst du vergessen. Ja, und ich habe da echt nicht nachgedacht drüber. Und er sagte dann, naja, wir gehen in die Stephanstraße, seid ihr bestimmt auch da. Und ich wusste also nicht, dass da also einige Schwulenkneipen sind und dass da also total viel los ist. Und das habe ich nicht gewusst. Und wir sind halt auch da hingegangen. Wir waren also dann zu fünft gewesen. Also der Bekannte von mir und von ihm noch ein Freund. Und dann noch... ein Pärchen, Mann und Frau, wir sind also dann da hingetigert und dann ging schon die Post ab. Also das war total super gewesen. Aber ihr habt ihn nicht getroffen? Ich habe ihn nicht getroffen, nee, ich war total enttäuscht. Ich habe gedacht, hoffentlich treffe ich ihn. Aber ja, dann wollte der das auch nicht, das weiß der doch auch. Möglich, ne? Ja. Aber irgendwie, es war auch sehr unwahrscheinlich, weil bei der Menschenmenge ihn da zu treffen, also das war schon sehr unwahrscheinlich, ja. Und ja, also bleibt auch so ein trauriger Nachgeschmack. Ja, genau. Mhm. Aber irgendwo, es war ein tolles Erlebnis, also dass ich, also wie ich ihn kennengelernt habe, mit dem Rumpflirten halt, das mache ich halt auch sehr gerne, so Augenkontakt und so, mal sehen, was passiert. Und war das jetzt auch der erste Kontakt nach dem Tod deines Freundes mit einem anderen Mann? Nee, der zweite. Der zweite, ja. Ja, der zweite Kontakt. Wobei ich bei dem ersten Kontakt, also schon irgendwie hat man dann schon ein schlechtes Gewissen. Wobei man das, ich habe mich da mit einigen Bekannten unterhalten, die haben gesagt, Mensch, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, das geht weiter für dich, ja, und du musst dein Leben in die Hand nehmen und das geht für dich halt weiter. Gut, das sind, habe ich immer gedacht, das sind so Sprüche, die kommen halt immer, aber ich habe mir auch einfach Gedanken drüber gemacht und irgendwo stimmt es ja auch. Es kommen halt immer so Tiefpunkte mal und dann geht's auch wieder bergauf und also mit diesem Feiern da, also ich fand es total super. Und auch mit Alkohol habe ich nicht so viel im Sinn. Ich trinke wohl mal ein Bier oder mal einen Sekt, aber das ist nicht so, ich weiß auch, wo meine Grenzen dann sind. Und das Bier in Köln ist eh nicht so stark, also von daher ist es auch nicht so tragisch. Also ich habe das gar nicht so gemerkt, habe auch nicht so viel getrunken, ich brauche das auch nicht. Ich liebe das auch sehr in Köln. In der Altstadt, oder nicht nur in der Altstadt, aber in der schwulen Szene Karneval zu feiern. Ja. Das ist so klasse. Ja. Das ist noch ein Tick ausgelassener und lustvoller und spaßiger, als es ohnehin schon ist. Ja, weil der Zusammenhalt auch irgendwie ganz anders ist. So dieses, ich habe das auch gemerkt, wo so die Sachen geworfen wurden, so Pralinenkästen und so, die wurden dann gleich aufgerissen und dann verteilt rundherum. Also ich fand das irgendwie total super dann, ja. Jetzt bist du wieder in Darmstadt? Jetzt bin ich wieder in Darmstadt, ja. Also ich war Samstag, bin ich hochgefahren, bin am Montagabend dann wieder runtergefahren, weil ich am Dienstag arbeiten musste, bin aber am Dienstagnachmittag schon wieder hier weggegangen. Also ich habe 4 Tage gefeiert und mit kaum Alkoholkonsum und das war trotzdem sehr lustig gewesen. Und ich muss sagen, ich werde das also nächstes Jahr sehr wahrscheinlich auch wieder machen, werde meine Kollegin mitnehmen, ich habe ihr davon erzählt und die fand es also total super und die hatte auch gesagt, ah ja, unsere Schulenkneipe gehen, das ist bestimmt super. Und das hören wir gern, die Welt soll nach Köln kommen. Ja, eben. Und da habe ich auch ein ganz tolles Lied gehört in Köln, aus der schwulen Szene. Ich kann den Text also nicht mehr. Ich weiß nur noch, es kam eins drin vor, Köln ist der geilste Arsch der Welt. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Natürlich kenne ich das. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, welche Gruppe das singt. Nein, es gab ja eine schwul-lesbische Karnevalssitzung hier in Köln mit der Karnevalspräsidentin Hella von Sinnen. Ja. Das war eine sehr, sehr schöne und sehr nette Veranstaltung. Und ich habe es leider nicht gesehen. Du hast es angesagt. Es kam im Fernsehen und lief eine ganze Weile halt auch live hier in Köln, im Gloria-Theater. Ja. Und das ist da ein Kultlied mittlerweile aus vorigem Jahr. Köln ist der geilste Arsch der Welt. Ja, kann man das Lied auch irgendwie erwerben? Ja, es gibt das auf CD. Ja. Das ist auch eine sehr gute Sache, weil diese CD, da geht Geld in die Aktion Lebenshaus. Ja. Fließt damit ein. Man kann diese CD aber nicht, soweit ich informiert bin, im Handel kaufen, sondern nur über einen bestimmten Laden. Dieses werde ich noch genau rauskriegen und morgen in der Sendung sagen. Oh ja, das wäre nett. Das ist sehr schöne Sachen sind da drauf. Ja, das wäre sehr gut. Udo, danke für deinen Anruf. Jo, ich danke dir auch. Bye, bye. Okay, tschüss. Ciao. Ernst, 34 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Ja, grüß dich. Jürgen, mein Thema Karneval ist also, ich bin ein purer Karnevalist. Ein purer Karnevalist? Purer Karnevalist. Ich bin Präsident einer Karnevalsgesellschaft. Ah, wie schön. Welcher? Die hat einen ganz tollen Namen, FKK. FKK? FKK. Und wo gibt's die? Die sitzt im Sauerland. Im Sauerland? Im Sauerland, da gibt es sowas? Man kann es sich nicht vorstellen. Nichts gegen Sauerländer, aber das dass also im Sauerland Karneval gefeiert wird, aber da wird... Und dann auch noch FKK? FKK. Ja, wir haben uns den Namen wirklich ausgesucht, weil er bringt irgendwie so ein bisschen Schmunzeln rein und jeder hat so andere Gedanken, wie es eigentlich sein soll. Aber ihr feiert nicht FKK? Wir feiern nicht FKK. Es müssen keine Klamotten abgegeben werden oder sonst was. Was heißt denn FKK? Sondern FKK ist einfach Frei Nuller Karnevalskomitee. Ah, so. Ja. Wie feiert man denn, erzähl das mal jetzt einem Kölner, wie feiert man im Sauerland Karneval? ganz einfach, das Prinzip, das in Köln herrscht, herrscht bei uns im Sauerland auch. Wir sind also ein eingetragener Verein, der dem Bund Deutschen Karneval angehört und der alle Pflichten des Karnevals, des Brauchtums übernommen hat. Und wir haben genauso einen Prinzen, wir haben kein Dreigestirn, das gibt's ja wirklich nur in Köln. Mhm. Dann haben wir ein Kinderprinzenpaar, wir haben drei Tanzgarden, wir haben alles, was also dazu gehört, um Karneval zu feiern. Es gibt richtige Sitzungen? Wir haben richtige Sitzungen, wir haben Kindersitzungen, wir haben eine Galasitzung. Und da kommen auch Leute hin? Bitte? Und da kommen dann auch Leute hin? Da kommen, satt Leute hin. Also unsere Halle kann so gut 800 bis 1000 Leute fassen und die ist voll. Nun lebt ja der Karneval hier im Rheinland sehr auch von dem rheinischen Liedgut. Was singt ihr? Man lacht sich kaputt, wir singen rheinische Lieder. Ja. Wir singen also kölsche Lieder und bei uns, gerade bei uns hier in dem Ort, wo ich jetzt bin, nämlich? Da sind die Räuber von Köln, das Trömmelken geht, Rob de Maat und all diese Sachen. Aus welchem Ort kommst du? Aus dem Ort komme ich auch, ja. Wie heißt der Ort? Freinol. Freinol. Der liegt bei Meschede, im Regierungsbezirk Arnsberg. Ja, ja. Ja, und die Räuber, wir haben immer zur Karnevalseröffnung, wir legen die vor. Wir legen die immer den Sonntag vor den 11.11., weil dann alle Gesellschaften in der Umgebung kommen. Und das sind fast so 30 Gesellschaften, die da sind. Das 800 irre. Mann in der Halle. Das ist irre. Da wird also ein Zug gemacht durch die Gemeinde. Da wird der Schlüssel abgeholt der Stadt. Dann gibt's in der Halle ein großes Programm. Da treten Vereine aus Leverkusen auf. Die Räuber aus Köln sind da gewesen. Gibt's denn bei euch dann in Freienohl? Freienohl. Das ist ein schweres Wort, ja. Nicht so ungut. Gibt's auch so Straßenkarneval? Altweiber. Also Altweiber heißt es bei uns ja, klar, da geht es morgens um 11 Uhr auch schon los, nur es geht eben nicht so los wie in Köln. Es hält sich alles so ein bisschen mehr zurück. Mhm. Die Gaststätten sind voll bei uns, die Säle sind auch voll. Aber richtig, Weiberkarneval, der wird so nicht gefeiert. Ja, ich bin insofern wirklich sehr erstaunt, weil ich bin ja nun aufgewachsen in Gummersbach. Aha. In diesem kleinen Gummersbach. Und da war Tote Hose karnevalmäßig. Oh. Da läuft, jetzt weiß ich es nicht mehr, bin die ganze Weile schon weg, aber da lief früher überhaupt nichts. Und die Menschen waren entsprechend auch nicht so gepolt. Mhm. Das ging gleich, das wurde schlagartig anders, je näher man nach Köln kam. Also Engelskirchen, Oberrat und sowas, ne? Da war dann ging die Post ab. Und da ich von der Mentalität so den Oberbergischen einordne Richtung Sauerländer, wundert mich das jetzt halt. Mhm. Wie bist du jetzt denn? Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dieser Verein, der existiert noch nicht sehr lange, der existiert jetzt seit 12 Jahren. Ja. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, uns also, sagen wir mal, bekannt zu machen, ist egal wo. Ja. Und wir haben dieses Jahr, also 2000 Kilometer mit dem Bus, sind wir gefahren, um Vereine zu besuchen. Ah ja. Ja, ich kann also sagen, dass wir in Leipzig waren, genauso wie in Köln waren, bei der Herrensitzung der Ehrengarde der Stadt Köln. Mhm. Wir haben, also dir liegt Karneval richtig am Herzen. Ich bin eigentlich, was weiß ich, ich bin Jeck durch und durch. Ist das familiär irgendwie begründet? Gar nicht, nein. Ich habe zwar Verwandtschaft im Rheinland wohnen, aber ich habe so den rheinischen Karneval als Kind oder so gar nicht miterlebt, mhm. Ja, nur eben durchs Fernsehen. Ist denn das für dich auch hauptsächlich der Spaß an dem Verein, an dem Vereinskarneval oder auch der Spaß am exzessiven Feiern? Eigentlich auch am exzessiven Feiern und ich sehe ja auch die Feiern und wenn man überall hinfährt und so und man trinkt öfters mal mehr, wie man muss, ja. Und man trinkt aber auch weniger und so sieht man dann den Karneval in einer ganz anderen Form. Ja. Und wenn ich dann sehe, zum Beispiel, dass viele Leute vor Jahren immer gut gefeiert haben aber nicht so viel getrunken, ja. Und jetzt wird sehr viel getrunken, ja. Und eigentlich das Feiern so in den Hintergrund gestellt, ja, ja, dann sehe ich das auch, dass also vergessen wird, was eben gesagt worden ist, dass ohne gemacht wird und so weiter. Ja, da setzt einfach der Verstand aus. Ernst, wie grüßt man zum Karneval im Sauerland? Also wir sagen im Sauerland Helau, wie die Düsseldorfer. Das hören wir nun gar nicht gerne hier, ne? Ja, ich weiß, Alaaf finde ich auch schöner, ja. Aber, wir sagen Alaaf, die Schwulen sagen Aloha hier in Köln. Ihr sagt Helau. Naja, jeder Jeck ist anders, ne? Und wir wollen ganz tolerant genau sein. Hauptsache, die Jecken sind los und das geht genau wieder bald los. 263 dann Tage noch. Verabschiede ich dich jetzt mit einem sehr schönen Helau und trotzdem auch Alaaf von mir aus und Aloha ins Sauerland. Jawohl, danke dir. Mach so weiter. Bye, bye. Tschüss, Ernst. Ciao. Katja, 51. Ja, hallo, Domian. Alaaf. Nee, nicht Alaaf, sondern? Bei uns sagt man Hagau Lagon. Wie bitte? Wo kommst du denn her? Ich komme aus Hagen. Aus Hagen? Und hier ist auch was los. Wie bitte? Nochmal, was sagt man da? Hagau Lagon. Hagau Lagon, da würde ich jetzt so an Mittelafrika denken oder ja so. Also ich wohne in einem Vorort von Hagen, ja. Hagenböhle. Ja. Da ist also nicht Rosenmontag, sondern der Sonntag, da ist hier die Hölle los. Was passiert da? Auch Straßenkarneval, Umzüge. Auch richtig Straßenkarneval? Ja, ja, ja. Da ist der Oberlostrock und die Herzdame. Was? Oberlostrock? Was? Oberlostrock heißt der Karnevalsprinz und die Herzdame. Und da ist richtig also Stimmung. Und wir sind also jedes Jahr sonntags waren wir hier auf dem Karneval verkleidet und tralala und was weiß ich. Aha. Nur, bei uns hat sich so einiges familiär getan. Meine Eltern sind beide schwer krank. Mhm. Mein Vater hatte vor 5 Jahren einen Schlaganfall. Und meine Mutter hat die Alzheimer-Krankheit. Mhm. Mein Vater kam vor Weihnachten ins Krankenhaus, meine Mutter im Januar. Ja. Es war keine Möglichkeit, beide wieder nach Hause zu holen. Ja. Weil die Pflege uns über den Kopf wuchs. Wir machen das 5 Jahre, meine Schwester und ich. 5 Jahre schon. Und es ging nicht. Mhm. So, jetzt, das ist eine lustige, gleichzeitig traurige Karnevalsgeschichte. Meine Schwester ist sehr engagiert im Karneval in ihrer Kirchengemeinde. Die geht also in die Bütt und ich bin im Grunde genommen auch Jeck und kann auch Spaß machen. Ich brauche keinen Alkohol. Mhm. Nur dieses Jahr, ich hätte nur heulen können. Mhm. Aber wir haben uns dann entschlossen, beide waren in diesem Kurzzeitpflegeheim von der Caritas hier in Hagen, super geführt. Die Schwestern hatten alles geschmückt. Aha. Und dann haben wir gesagt, wissen Sie was, dürfen wir auch was vortragen? Ja, da sind wir aber dankbar für sowas. Kennt mich ja überhaupt nicht, dass die Angehörigen auch kommen. Ja. Und dann haben wir also Kostüme angepackt, Schürze mit Staubtuch und was weiß ich, ja, Hüte und tralala. Und dann sind wir da mittags hingefahren. Ja. Mein Mann auch mitgemacht, der hat sich ein Feuerwehrmann aufgesetzt, ist egal. Und habt da eine Aufführung gegeben? Jedenfalls haben wir da was vorgetragen. Ja. Die Schwestern haben was vorgetragen, aber wir auch. Wir hatten so Ziska und Erna, zwei Putzfrauen. Ich hätte mich totlachen können. Ich muss es natürlich ablesen, meine Schwester hatte das schon mal vorgetragen. Ja. Aber wir haben uns in dem Zimmer meiner Eltern, haben uns verkleidet. alle Angehörigen dieses Kurzpflegeheims, ob gelähmt oder Schlaganfall oder auch geistig verwirrt, die Schwestern hatten die alle angemalt und hatten ihnen allen Hütchen aufgesetzt. Mhm. Also, und die strahlten, wie wir kamen. Im ersten Moment vielleicht traurig, aber hinterher dann ganz toll, ne? Ja, das kann ich dir nur sagen. Ja, glaube ich auch. Ich hatte absolut, Karneval war für mich dieses Jahr also vollkommen daneben. Ich hatte absolut keine Lust. Mhm. Ich hätte nur heulen können. Aber wer weiß, wie viel Freude ihr da den Leuten ja, das kann habt. Ich dir aber sagen. Ja. Hör mal, die haben ja, und dann sagen sie ja die Lieder so, ihr Klingeling, der Eiermann ist da oder so. Das kannten die ja nicht. Mhm. Die leben ja auch in der Vorzeit. Ja. Jedenfalls, ich bin ja 51 Jahre alt, also die alten Karnevalsschlager, die konnte ich noch. Mhm. Und dann habe ich gesungen, ob schief oder schräg. Die haben mitgesungen. Mhm. Ob geistig verwirrt oder was weiß ich, in Rollstühlen, halb gelähmt oder ganz gelähmt, die haben mitgesungen. Die hatten ganz rote Bäckchen. Wie schön, wie schön. Und ich kann dir was sagen, die haben geschunkelt, die haben sich dermaßen gefreut. Eigentlich sollte da gar nicht nur Karneval der Anlass sein, ne? Nein, sowas zu machen. Nur, weil meine Eltern jetzt da zufällig waren, die, heute mussten wir sie leider ins Altenheim bringen. Also heute haben sie einen Platz im Altenheim, wir haben sie auch hingebracht. Aber der Rosenmontag, ja, der bleibt den Alten und auch uns wirklich im Gehirn. Katja, wir haben so einen Spaß gehabt und die haben gesungen, die waren vollkommen aufgelöst. Ja. Schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Vielleicht ein Vorbild oder vielleicht als Ideengeber. Ach nee, auch für, Vorbild also, das gar nicht sagen. Nein, aber kann ja den einen oder anderen auf die Idee Karneval bringen. Man sollte auch mal an die Leute denken, die es nicht mehr können. Ja, und vielleicht bringt es einen auf die Idee, vielleicht nächstes Jahr sowas woanders auch zu machen. Ja, natürlich, klar. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja. Liebe Katja, mach's gut. Domian, und mach weiter so. Danke. Die Sendung fast. Jede Nacht sehe ich dich. Das ist sehr schön. Ich danke dir herzlich. Gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Thomas dran, 20 Jahre. Ja, Hallöchen, hier ist Thomas. Ja, Thomas. Ja, ich hätte noch so eine erotische Karnevalsgeschichte, hätte ich vielleicht noch. Ja, bitte. Und zwar war es so, dass ich hier auf einer großen Karnevalsparty war in Münster. Ja, Münster und feiert man auch Karneval? Ja, ganz extrem sogar, klar. Aha. Und es waren halt auch zwei Mädels da. Ja. Mit der einen habe ich schon seit knapp einem Jahr eine Beziehung. Nur das Problem war da halt, dass sie ja auch mit einem Freund von mir zusammen ist. Moment, du hast eine Beziehung und sie ist mit einem Freund von dir zusammen? Ja, das ist also so das Problem gewesen, sowieso schon immer. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern die Sache war dann, dass in der Karnevalsnacht viel Alkohol im Spiel war und und ich da mit ihr auch noch was hatte und dann aber auch noch ein zweites Mädchen kennengelernt habe. Die auch eine einigermaßen Bekannte war, aber die ich also noch nie so näher, also noch nicht gut kannte, sondern immer nur vom Sehen und mal irgendwo getroffen habe. Und hatte sie in der Karnevalsnacht auch richtig kennengelernt. Mhm. Und wie es mein Pech dann wollte, kamen diese beiden Mädels nachts nicht mehr nach Hause. Ja. Wer redet da von Pech? Da gab nämlich nachher noch ein Problem. Und die Sache war dann, dass ich halt mit diesem Mädchen, mit dem ich schon diese Beziehung hatte, mich so gut verstanden habe, ich kannte sie auch schon länger, nur das Problem war, sie ist mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und das habe ich halt mit der Zeit nicht mehr ausgehalten und wollte das nicht mehr so. Und Thomas, halt mit diesem anderen Mädchen was. Das haben wir nicht mehr so obermäßig lange Zeit. Erzähl mal, wie es jetzt, was dann passiert ist. Ja, genau. Auf jeden Fall war es dann so, dass die beiden Mädchen auch bei mir übernachten mussten. Die kamen halt nicht mehr nach Hause. Ja. Und wir sind zusammen nach Hause gegangen und ich konnte mich natürlich jetzt nicht entscheiden, was machst du jetzt? Du hattest mit beiden Mädchen was, die wussten davon und die eine war jetzt super eifersüchtig und wollte sich schon in ihr Auto sitzen und nach Hause fahren, obwohl sie sehr viel Alkohol getrunken hatte. Und bis ich sie erstmal aufgehalten hatte und sie überredet hatte, das war schon ein großes Problem. Auf jeden Fall war ich da mit beiden Mädels bei mir zu Hause. Was ist da passiert? Ja, bin ich halt mit diesem einen Mädchen in das Gästezimmer gegangen und hatte mit ihr Sex dort. Mhm. Und und sie wollte mich schon gar nicht mehr loslassen und ich wusste auch gar nicht, was ich machen sollte. Und die andere hat aber schon geschlafen. Ja, und wie gesagt, es war viel Alkohol im Spiel, dann bin ich doch noch rüber, nach 2-3 Stunden in das andere Zimmer zu dem anderen Mädchen, mit der ich schon die Beziehung hatte. Und hattest mit der nochmal Sex? Ja, genau. Und die andere wiederum schlief dann schon? Die schlief dann schon, ja. Du bist ja ein ganz schlimmer Finger. Ja, das, wie gesagt, das war halt ein bisschen, da ist mir auch mittlerweile schon panisch, jetzt wo man es erstmal bemerkt, 2-3 Tage später. Und wie war das am anderen Morgen? Am anderen Morgen war es so, dass die beiden Mädchen aufgestanden sind und super sauer auf mich waren, weil sie das erfahren hatten. Achso, wie haben sie es erfahren? Ja, also, tja, halt so mitgekriegt vom Verhalten her und... Bist du denn wieder von der einen wieder zurück zu der ersten ins Bett? Jetzt sind sie im Moment beide sauer auf mich, jetzt habe ich gar keine mehr. Nein, ich meine in der Nacht, ob du dann wieder zurückgegangen bist zu der allerersten. Nee, also... Dreimal kann ich auch nicht. hätte man. Ist er weg. Hallo? Thomas? Nee, nur ist er weg. Schade. Aber wir sind eh fast am Ende. Ihr Lieben, das war eine Karnevalssendung. Ein Karnevalsrückblick in der Technik. Angela Traut am Mikrofon, Jürgen Domian. Morgen Nacht ist wieder alles ganz normal bei uns. Da ist das Talkradio offen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Alles, was euch auf den Nägeln brennt, über das ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, hoffe, dass wir uns wiedersehen, wieder hören, morgen Nacht um 1 Uhr bei 1 Live im Radio und im WDR Fernsehen. Tschüss. Ciao.